Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich. Wir schreiten fort in unserem Seminar und hören zuerst heute den Vortrag von Herrn Dr. Afflerbach. Herr Afflerbach hat in Düsseldorf promoviert mit einem Buch über General Falkenhayn und er arbeitet jetzt im Augenblick an einer Habilitationsarbeit über den Treiber und die Triplice. Wir werden heute einen Vortrag hören über militärische Aspekte der italienischen und der deutschen Kolonialsysteme, also ein gewissen Sinne vergleichendes Referat. C'è un risunto in italiano. Mi dispiace profondamente, ma si deve scegliere una lingua. Io parlo nella mia lingua materna, mi dispiace profondamente di dover annoiare tutti quelli che non sanno quella bella lingua tedesca, però non c'è altra via. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen gleich zum Einstieg ein Denkmal zeigen, das leider aber so ein bisschen schlecht überkommt. Dann sieht es so gut überhaupt nicht. Ja, gut, Sie können es sich ja vorstellen. Dieses Denkmal steht in... Na? Na, quella. Ecco, bravo, bravo. Das Denkmal, das Sie dort oben an die Wand geworfen sehen, steht in meiner Heimatstadt Düsseldorf am Rand eines großen Platzes. Es stellt einen sterbenden Soldaten der deutschen Schutztruppe dar, ist den deutschen Kolonialhelden gewidmet, und zwar den 5 Soldaten des Füsilierregiments 39, die während des Herero-Krieges 1904 in Deutsch-Südwest gefallen sind. Wenn Sie sich, wie ich es mal gemacht habe, den Spaß machen und die Passanten fragen, wem dieses Denkmal gewidmet ist, so werden Sie auf basses Unverständnis stoßen, das weiß keiner. Und daran stellt man fest, dass die deutschen Kolonialkriege, und zwar auch der größte unter ihnen, der Herero-Krieg, inzwischen in praktisch komplette Vergessenheit bei der Allgemeinheit geraten sind. Das ist nun bei uns sowieso typisch, dass die historische Erinnerung ganz durch den Zweiten Weltkrieg und den Nationalsozialismus und den Holocaust dominiert wird und der Rest doch stark in den Hintergrund getreten ist. Jetzt, ich könnte natürlich meine italienischen Kollegen fragen, ob es in Italien so wesentlich anders ist. Ich habe aber den Eindruck, dass dort die Dinge vergleichbar sind, wobei natürlich eine Niederlage wie die von Adua 1896 vielleicht doch noch etwas mehr im allgemeinen Bewusstsein geblieben ist wegen der politischen Folgen. Das Gleiche gilt vielleicht für die Kolonialgräuel der Mussolini-Zeit. Dabei waren die Kolonialkriege im Zeitalter des Imperialismus sowohl für die Geschichte der europäischen Mächte als auch für die der unterworfenen indigenen Völker eine traumatische Erfahrung mit materiellen und ideellen Auswirkungen, die weit in die Gegenwart hineinreichen. Für die Aufrichtung kolonialer Herrschaft als des offensten Ausdruck imperialistischer Politik reichte die bloße zivilisatorische und ökonomische Überlegenheit nicht aus. Es erwies sich in Afrika, Asien und Ozeanien immer wieder für die europäischen Kolonialmächte als notwendig, den eigenen Herrschaftsanspruch gewaltsam, das heißt militärisch, durchzusetzen und zu verteidigen. Deshalb ist auch die allgemeine Kolonialgeschichte von ihren militärischen Aspekten kaum zu trennen, was ich schon daran gesehen habe, dass manche der Aspekte, die ich gleich ansprechen werde, immer wieder schon bei den Referaten gestern und vorgestern angeklungen sind. Gut. Ich möchte also im Folgenden die militärischen Aspekte in der deutschen und italienischen Kolonialgeschichte miteinander vergleichen, beginnend bei den Anfängen, aufhörend beim Ersten Weltkrieg. Diese weisen, wie die Nationalstaatsentwicklung überhaupt, ja gewisse Parallelen auf die auch schon mehrfach angesprochen, die auch hier schon mehrfach angesprochen worden sind. Beide Regierungen und Gesellschaften haben ja auch praktisch gleichzeitig begonnen, sich für Kolonien zu interessieren. Allerdings war das Potenzial, dass Deutschland und Italien zur Durchsetzung ihrer kolonialen Ambitionen einsetzen konnten, doch sehr unterschiedlich. Aus diesem Grund habe ich mal aus dem Buch von Kennedy, der Aufstieg und Fall der großen Mächte, einige Zahlen abgezogen, die diesen Größenunterschied verdeutlichen sollen. So. Da Historiker und Mathematik meistens zwei Welten sind, die verständnislos aufeinanderprallen, nenne ich jetzt erstmal so die Unterschiede im Großen. Also wenn wir uns mal die Bevölkerungszahl angucken, also das ist hier im Grunde genommen mäßig, die ich mache, aber das ist vielleicht doch gar nicht unwichtig zur Erklärung des Folgenden, wenn man ungefähr mal die Größenordnung kennt. Nehmen wir mal als erstes die Bevölkerungszahl. Die Bevölkerungszahl Italiens betrug im Jahre 1890 ca. 61% der Deutschen und vor allem durch die italienische Auswanderung betrug sie dann im Jahr 1913 nur noch 52%. Das ist natürlich ein wichtiger Indikator im Zeitalter der allgemeinen Wehrpflicht, der sich dann auch in der Truppenstärke widerspiegelt. 1880 beträgt der Faktor zwischen Deutschland und Italien 2,3. Und 1914 2,6. Sie sehen die Zahlen jeweils hier unterstrichen. Das bedeutet natürlich schon ein beträchtlicher Größenunterschied zwischen Deutschland und Italien, der sich durch den Blick auf andere Zahlen sofort untermauern lässt. Ebenfalls aus Kennedy entstanden diese beiden Tabellen. Da haben wir nämlich die industrielle Leistungsfähigkeit, auch hier mal direkt eine Größenordnung, nämlich 3,4, das 3,4-fache im Jahr 1880 und im Jahr 1913 das 5,9-fache. Dass das natürlich nicht ohne Auswirkung auf die militärische Leistungsfähigkeit ist, steht außer Frage, denn es geht ja nicht nur darum, ein Heer mit einer gewissen Kopfstärke aufzustellen, sondern man muss die Leute da auch irgendwo mit bewaffnen. Die Marine selbst, das ist jetzt die Zahl darunter, ist ein Sonderfall, weil nämlich auch die Marine in der Christi-Ära und schon davor in Italien außerordentlicher Wert gelegt wurde, also bis zur Jahrhundertwende, war die italienische Marine sowohl von der Größe als auch von der Leistungsfähigkeit der besser deutsche und erst eben Zeichen der türkischen Flottenrüstung holte das Deutsche Reich dann auf und wurde die zweitgrößte Marine der Welt. Im Jahr 1914 betrug das Verhältnis zwischen Deutschland und italienischer Flotte etwa 2,6. Das ist eine reine Tonnageberechnung, die aber auch ungefähr so die Leistungsfähigkeit widerspiegelt. So, können wir das wohl mal ausmachen? Entschuldigen Sie, dass ich Sie mit Zahlen bombardiert habe. Man sagt ja, mit jeder Zahl schaltet ein Zuhörer ab. Dann werde ich bald keine mehr haben, aber ich werde trotzdem weitermachen. Kommen wir mal dann zum gesellschaftlichen und internationalen Ansehen. Nämlich, die reinen Zahlenvergleiche selbst führen uns ja auch nur begrenzt weiter. Es geht ja auch darum, welchen Stellenwert die Armeen im internationalen Vergleich und innenpolitisch hatten. Allgemein wurde das preußisch-deutsche Heer seit zwischen 1870 und 1914 für die beste Armee der Welt gehalten. Italiens Militärmacht galt hingegen als die der schwächsten europäischen Großmacht und wurde nicht hoch eingeschätzt. Das lag natürlich auch an einer Kette von Ereignissen, nämlich einerseits die deutschen Siege gegen Dänemark, Österreich und Frankreich, die natürlich eine stolze Bilanz waren, während die italienische Armee und Flotte auf ein Desaster zurückblickte, nämlich dieses traumatische Jahr 1866, wo man zwar den Krieg gegen Österreich-Ungarn gewonnen hatte, aber gleichzeitig Custoza und Lissa verloren hatte, dazu auch noch gegen unterlegene österreichische Heeren und Flotten, was in Italien geradezu ein bohrender Komplex wurde, von dem man sich deutscherseits kaum eine Vorstellung macht. Und hinzu kommt ja dann auch noch das für Italien bohrende Verhältnis, dass es von den anderen Großmächten als Land gesehen wurde, das eine Erfolge nicht eigener Kraft, sondern nur der geschickten Ausnutzung internationaler Konstellationen verdankte. Das färbte sich natürlich auf die innenpolitische Stellung der Armee ab, die in Deutschland ungeheuer war vom Prestige her. Während in Italien kann man nicht sagen, dass es kein Prestige von offen zum Beispiel des Offizierkorps gab, aber das war doch erheblich relativer und wenn Geld knapp war, hat man auch die Armee durchaus als Manövriermasse betrachtet und zum Beispiel ein paar tausend Offiziere als unbezahlte Pensionäre nach Hause geschickt. Das hat es in Italien gegeben, in Deutschland nicht. Gut, nach diesem Vergleich, also wir wollen jetzt mal als reine Arbeitsgrundlage festhalten, das Verhältnis zwischen deutscher und italienischer militärischer Leistungsfähigkeit dürfte mindestens bei 1:3 liegen. Das ist für die kommenden Betrachtungen nicht unwichtig, wenn Sie mal diese Zahl so im Hinterkopf behalten. Ich weiß, dass man über solche Zahlen, Größenordnungen immer viel diskutieren kann, aber wir nehmen das jetzt erstmal so hin. Ich möchte beginnen mit den deutschen Kolonialkriegen. Rein militärisch gesehen war die deutsche Kolonialgeschichte erfolgreich, erfolgreich immer in Anführungszeichen. Da es den deutschen Truppen bis 1914 gelungen ist, alle kolonialen Konflikte siegreich zu beenden, es wäre leicht möglich, Ihnen Stunden allein über die Kolonialscharmützel in deutschen Kolonien zu berichten, in dem weit verstreuten deutschen Kolonialreich. So fanden allein in Kamerun zwischen 1895 und 1906 laut Armeeverordnungsblatt 25 als Kriegsdienstzeit angerechnete Gefechte statt. In Ostafrika waren es in der angeblich friedlichen Periode zwischen 1891 und 1905 sogar 70 Gefechte. Dem kann ich natürlich jetzt nicht nachgehen, sondern ich zeige Ihnen stattdessen auf einer Karte, die ich Ihnen abgezogen habe. So, na, jetzt wird es langsam. So, die Orte, die ich Ihnen jetzt im Einzelnen nennen werde. Also zuerst mal in Afrika. Die erste Phase der deutschen Kolonialkriege erfolgte bei der Inbesitznahme der Kolonien in den 80er und 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Zwar in Kamerun, in Deutsch-Südwest- und Deutsch-Ostafrika. Kamerun, Deutsch. Dass sich Bismarck weigerte, die Schutzgebiete als regelrechte Kolonien anzusehen und zu militarisieren, erfolgte dies anfänglich durch Privatarmeen, die dann später, weil sie sich ihrer Aufgabe als nicht gewachsen zeigten, in offizielle Schutztruppen umgewandelt wurden. Die zweite Phase der afrikanischen Kolonialkriege erfolgte dann zwischen 1903 und 1908. In Deutsch-Südwest, in Deutsch-Ostafrika und in Kamerun lehnten sich die Einheimischen gegen die sich stabilisierende deutsche Kolonialherrschaft auf. Die Gründe waren natürlich bei allen Unterschieden in den Kolonien vergleichbar, nämlich die juristische und ökonomische Ungleichbehandlung zwischen Schwarz und Weiß, Verarmung der Eingeborenen durch skrupellose Landgeschäfte und Zinswucher, Ansiedlungs- und Enteignungspolitik der Kolonialverwaltung und der zunehmende Eindruck der eingeborenen Gesellschaften und der eingeborenen Eliten einer radikalen Entmündigung und Expropriierung entgegenzugehen, wenn man sich jetzt nicht wehrt. Höhepunkt dieser Auseinandersetzung waren der sogenannte Herero-Krieg in Deutsch-Südwestafrika gegen Hereros, Witbois und Namas von 1904 bis 1907. Wir haben eben schon das Denkmal gesehen. Diesem folgte die Niederschlagung des Maggi-Aufstandes 1905 bis 1907 in Deutsch-Ostafrika. Hingegen ist aus Asien und Ozeanien, also den asiatischen und ozeanischen Kolonien, zu berichten, dass dieses weitgehend friedlich ablief. Die Inbesitznahme erfolgte fast kampflos. Auch wurden in diesen Kolonien keine Militäreinheiten, sondern nur Polizeieinheiten stationiert, bei denen allerdings auch vereinzelte Armeeoffiziere Dienst taten. Auch die Landung in der Kiachu-Bucht 1897 erfolgte kampflos, weil das chinesische Militär auf den deutschen Druck hin kampflos abrückte und der Abtretung zustimmte. Mit dem Erwerb von Kyonshu steht auch eine andere Aktion in zumindest indirektem Zusammenhang, nämlich der Boxerkrieg des Jahres 1900, für den das Deutsche Reich immerhin den Weltmarschall Graf Waldersee und eine Streitmacht in Stärke einer mobilen Infanteriedivision nach Ostasien entsandte. Dabei handelt es sich allerdings eher um einen imperialistisch angehauchten Vorläufer heutiger UN-Einsätze als einen klassischen Kolonialkrieg. Aber es gab doch auch diese Zusammenhänge. Etwas abseits dieser kolonialen Aktion müssen unbedingt noch die deutschen Militärmissionen erwähnt werden, vor allem natürlich im Osmanischen Reich, das ist jetzt hier nicht verzeichnet. Diese Militärmission im Osmanischen Reich war wahrscheinlich der weltgeschichtlich folgenreichste Einsatz deutschen Militärs in einem, in Anführungsstrichen, kolonialen Umfeld. Schon allein durch den Kriegseintritt der Türkei 1914 und die ungeheuren Bewegungen im Nahen und Mittleren Osten, die das dann auch mit Langzeitwirkung ausgelöst hat. So, nach diesem kurzen Überblick über die deutschen Kolonialkriege kommen wir zu der Frage, wie diese deutschen Kolonien, Sie haben ja eben auf der Karte gesehen, wie das quer über den ganzen Globus verstreut war, in die deutsche militärstrategische Planung eingebunden worden ist. Die Besonderheiten der bundesstaatlichen Gliederung des Deutschen Reiches und der zufällige Streubesitz, der zufällig erworbene Streubesitz deutscher Kolonien auf der ganzen Welt, sowie die Armut der erworbenen Territorien führte dazu, dass eine regelrechte deutsche Kolonialarmee nicht aufgestellt worden ist. Zuerst waren die Schutzgebiete sogar ein militärisches Vakuum oder nur mit geringer militärischer Besatzung. Dann wurde im zweiten Schritt wurden kleine militärische Einheiten, manchmal sogar Privatarmeen aufgebaut. Diese Abenteurer der ersten Stunde trieben dann die koloniale Expansion weiter voran, brachen erste Widerstände der Eingeborenen und verwandelten in Kamerun, Deutsch-Südwest- und Deutsch-Ostafrika die nominelle in eine tatsächliche deutsche Herrschaft. Vor allen Dingen in Kamerun wurde ja auch vom Leutnantsimperialismus gesprochen. Das hatte oft auch Expeditionscharakter in bisher unerforschte Gebiete. Nach dieser ersten Phase verlief der Militärdienst in den Kolonien, in geordneteren Bahnen. In Kamerun, Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Südwestafrika wurde die Schutztruppe gebildet. Im Marinestützpunkt Kyonshu 2300 Mann Marineinfanterie stationiert. Alle anderen Kolonien hatten keine eigene Streitmacht. Im Juli 1898 wurde eine Schutztruppenordnung erlassen, die die Aufgaben der seit 1894 eingerichteten militärischen Einheiten definierte. Im Vordergrund stand die Sicherung des Landfriedens, also eine Polizeifunktion. In Paragraph 1 hieß es, Zitat, Zweck der Schutztruppen ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in den afrikanischen Schutzgebieten, insbesondere die Bekämpfung des Sklavenhandels. Die Schutztruppen unterstanden zuerst dem Reichskanzler und dem Reichsmarineamt, ab 1896 der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes, ab 1907 dem Reichskolonialamt. Diesem unterstand auch das 1897 gegründete Oberkommando der Schutztruppen. Der Kolonialdienst war in Deutschland allerdings nur mäßig prestigeträchtig. Das lag auch an den Aufstiegsbedingungen im preußisch-deutschen Offizierskorps. Das war nämlich so groß und so sehr auf eine Karriere innerhalb des deutschen Generalstabs fixiert, dass nur ausgesprochene Abenteurer oder aber gesellschaftlich in Schwierigkeiten geratene Offiziere sich für den Kolonialdienst meldeten. Schulden, Ehescheidungen oder ehrengerichtliche Verfahren waren für viele ein Grund, sich in den Kolonien zu melden. Ein vielsagendes Beispiel. Im Jahre 1909 waren gegen 6 von 50 Offizieren und 16 Sanitätsoffizieren in Kamerun ehrengerichtliche Verfahren anhängig. Andere, vor allem jüngere Offiziere, folgten natürlich dem Abenteuerdrang und dem Wunsch, endlich einmal einen Krieg selbst erleben zu dürfen. In den tropischen Kolonien in Deutsch-Ostafrika und Kamerun wurden auch Einheimische, die Askaris, in die Schutztruppen aufgenommen und konnten dort bis zum Feldwebel aufsteigen. Allerdings waren der militärische Mitarbeit der Eingeborenen durch das rassistische Gesamtklima Grenzen gezogen. Dafür war die folgende Bestimmung aus der Schutztruppenordnung bezeichnend. Zitat: Deutsche Militärpersonen gehen im Farbigen ohne Rücksicht auf die Charge stets vor. Das heißt, ein Außerkraftsetzen der sonst so heiligen militärischen Hierarchie nach rassischen Gesichtspunkten, ein einheimischer Feldwebel, hätte niemals einen normalen deutschen Soldaten befehligen können. Insgesamt verhinderten Geografie, geringe Kolonialerfahrung, Struktur und Entwicklungsstand der unterworfenen Völker sowie die gesamte Ausrichtung der deutschen Kolonialpolitik eine volle Mobilisierung der 12 Millionen Kolonialeinwohner für militärische Zwecke. Auf der anderen Seite darf das aber auch nicht unterschätzt werden, denn die Einheimischen wurden nicht nur als Soldaten, also als Askaris, sondern auch als Transportarbeiter und Träger verwendet. So wurde der Krieg in Ostafrika 1914 bis 1918 buchstäblich auf dem Rücken der Eingeborenen ausgefochten, nämlich bei den überaus strapaziösen Märschen der Schutztruppe durch schwieriges Gelände. Man hat ja unter anderem 10 Schiffsgeschütze von Trägern ziehen lassen, haben allein über 100.000 Träger ihr Leben verloren. Militärstrategisch gesehen wurden die Kolonien für das Deutsche Reich allerdings als ausgesprochene Belastung empfunden. Sie bürdete dem Generalstab die Aufgabe zu, 12 Millionen mit Misstrauen betrachtete koloniale Untertanen zu kontrollieren. Und außerdem mussten diese weit verstreuten Kolonien noch in ein halbwegs schlüssiges Gesamtverteidigungskonzept eingebunden werden. Das war natürlich bei dem weit verstreuten und unzusammenhängenden deutschen Kolonialbesitz gar nicht möglich. Zum Beispiel den Pazifikbesitz zu verteidigen, war angesichts der Entfernung und der Stärke der dortigen imperialen Mitbewerber, also der Japaner, der Amerikaner und natürlich des britischen Empire, gar nicht möglich und hoffnungslos. Das galt auch für das ungeheuer teure Kyōshū. Dort gab es zwar eine militärische Besatzung und das ostasiatische Kreuzergeschwader, trotzdem war diese Stadt nicht zur Festung ausgebaut worden und deshalb im Kriegsfall auch nicht zu verteidigen. Auch die Schutztruppe in Kamerun, Deutsch-Südwest- und Deutsch-Ostafrika reichte nicht einmal zur Niederschlagung größerer Aufstände aus. Deshalb musste auch für den Herero-Krieg auf Reichstruppen zurückgegriffen werden, die dem Generalstab unterstanden. Natürlich wäre es möglich gewesen, die deutschen Kolonien in einen besseren Verteidigungszustand zu versetzen. Das ist ja eigentlich selbstverständlich. Dies lehnte aber die politische Führung ab. Bismarck, ebenso wie sein Nachfolger von Caprivi, hielten es für unmöglich, die Kolonien zu verteidigen, und dies wurde auch durch die kontinentale Orientierung von General- und Admiralstab verhindert. Es gibt ein berühmtes Zitat von Generalstabschef von Schlieffen, der einmal seufzte: Dieses Kyōshū kann einem schlaflose Nächte machen. Kann man sich vorstellen, wenn der Mann sich fragte, wie sollen wir das im Kriegsfall verteidigen, dann wird er nicht einen noch ausgewusst haben. Und deshalb konzentrierte sich der Generalstab darauf, die Landkriegsführung in Europa vorzubereiten und wollte deshalb nicht seine Truppen in einem sowieso aussichtslosen Weltkrieg in den Kolonien abschneiden lassen. Eine ebenso kontinentale Mentalität herrschte letztlich auch in der Marineführung. Nämlich die Tirpitzflotte war einseitig für die Schlachtentscheidung in der Nordsee ausgelegt. Und obwohl die Marinerüstung im Zeitalter der Weltpolitik mit dem Argument geworben hatte, es ginge um weltweiten Handelsschutz und Flagge zeigen, wurden Schlachtschiffe, aber keine Kreuzer gebaut. Die Argumente waren ähnlich wie die des Generalstabs, nämlich Kreuzer konnten sich auf den Weltmeeren gegen die englische Übermacht nicht lange halten und wären auch nicht in der Lage gewesen, die englische Blockade, die vermutete englische Blockade in der Nordsee im Kriegsfall zu durchbrechen. Fazit: Alle deutschen Kolonien wurden unter strategischen Gesichtspunkten als militärische Schwächung, nicht als Stärkung empfunden, zumal die Möglichkeiten der Rekrutierung der einheimischen Bevölkerung und der Aufstellung einer Kolonialarmee anders als im englischen und französischen Fall nur teilweise wahrgenommen wurden. Die Weltpolitik blieb, was ihre militärische Seite anging, weitgehend nur ein Schlagwort. Wenden wir uns nun den Methoden der Kolonialkriegsführung zu. Das ist ein, wenn man es mal genau betrachtet, sehr heikles Kapitel, wenn wir nämlich Nipperdais Kontinuitätslinien deutscher Geschichte nehmen, also Dinge, die dich zwangsläufig zu etwas führen, aber zu etwas führen können. Dann haben natürlich die deutschen Kolonialkriege, wie jetzt gleich zeigen wird, einen sehr eigenartigen Beigeschmack, der auf trübe spätere Entwicklungen hinweist. Dem deutschen Militär blieb es, anders als den Italienern, zu seinem Glück erspart, gegen einen gefährlichen und gut organisierten kolonialen Gegner anzutreten. Die potenziell gefährlichste Mission, das war die des ostasiatischen Expeditionskorps 1900 im Rahmen des Boxeraufstandes, blieb infolge des späten Eintreffens der deutschen Truppen in China und des Zusammenbruchs des chinesischen Widerstandswillens ohne größere Kämpfe. In Afrika mussten sich die deutschen Truppen im Wesentlichen mit hoffnungslos unterlegenen schwarzafrikanischen Gegnern messen und hatten es dabei schon schwer genug. Das offizielle deutsche Generalstabswerk über den Herero-Krieg erkennt den Kriegern der Namas und Hereros gegenüber dem deutschen Soldaten, und das ist eigentlich eine sehr überraschende Wendung, sogar eine partielle Überlegenheit zu, aufgrund der besseren Ortskenntnisse und der Gewöhnung an Klima und Gelände. Die meinten also, wären die etwas disziplinierter, wären die den deutschen Schutztruppen, Soldaten überlegen gewesen. Eine Überraschung war dabei auch, dass die Hereros über eine große Zahl verhältnismäßig moderner Feuerwaffen, Handfeuerwaffen, verfügten, wenn auch über keine MGs und Kanonen. Hier ist übrigens auf meiner Meinung nach eine Forschungslücke, nämlich sowohl die Bewaffnung der indigenen Völker als auch die verschlungenen Wege des afrikanischen Waffenhandels scheinen mir noch ein aufzuarbeitendes Kapitel, wenn es überhaupt möglich ist, das zu recherchieren, dann wäre das mit Sicherheit eine hochinteressante Studie. Die deutsche Kolonialkriegführung, und jetzt komme ich auf meine einleitende Bemerkung für diesen Abschnitt zurück, wurde später als besonders brutal bezeichnet und diente unter anderem als Begründung dafür, dass nach 1918 dem Deutschen Reich der Kolonialbesitz nicht wieder zurückerstattet wurde. Hierbei sind vor allen Dingen zwei Vorgänge charakteristisch, die auch aus dem Rahmen des damals üblichen fielen. Nämlich, erstens, deutsche Brutalitäten wurden im Herbst 1900 aus China gemeldet. Wilhelm II., aufgebracht über die angeblichen Europäermorde in China, hielt in seiner ebenso berühmten wie berüchtigten Wilhelmshavener Rede vom 27. Juli 1900, forderte seine Truppen zur Grausamkeit mit Worten, auf die von den deutschen Zuhörern wahrscheinlich jeder kennen wird, Hand hoch, wer sie nicht kennt. Na, alle kennen sie, dann brauche ich das ja nicht zu zitieren. Und die italienischen Zuhörer verstehen mich nicht. Tatsächlich hieß das aber nicht. Herr Bauer hat gesagt, es wird kein Pardon gegeben. Das heißt, es steht nichts von direkt grausam sein, sondern man geht davon aus, dass es keine deutschen Gefangenen bei den Chinesen gemacht werden, und vice versa. Also das korrekt ist, dass sie nicht reproduziert. Na gut, dann, dann lese ich es doch mal vor. Also. Der Originaltext lautet, Pardon wird nicht gegeben, Gefangene nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei in eurer Hand. Wie vor 1000 Jahren die Hunden unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in der Überlieferung gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutschland in China in einer solchen Weise bekannt werden, dass niemals wieder ein Chinese es wagt, einen Deutschen auch nur scheel anzusehen. Und das ist doch eindeutig so auszulegen, dass die Deutschen keine Gefangenen machen sollen. Hinterher wurde von Bülow versucht, der damals auch Staatssekretär des Auswärtigen Amtes war, das umzudrehen nach dem Motto, Pardon wird euch nicht gegeben. Aber da hat, während der Kaiser die Rede hielt, auf einem Dach ein Redakteur irgendeines Wilhelmshavener Lokalblattes gelegen und mitstenografiert. Das war also nicht aufzuhalten, dass die Wahrheit der kaiserlichen Worte bekannt wurde. Die, wie auch immer, die Aufforderung an die Soldaten wie die Hunden zu hausen, also an ein Volk, dessen Grausamkeit und Härte legendär war, war natürlich politisch denkbar ungeschickt. Aber man kann jetzt natürlich auch die Frage stellen, ist das eine verbale Entgleisung oder ist das vielleicht sogar ein Befehl des obersten Kriegsherrn? Nämlich genau diese Deutung wurde der Rede des Kaisers bald schon gegeben. Die Engländer beklagten sich in China über angebliche deutsche Grausamkeiten und im Herbst 1900 erschienen in deutschen Zeitungen immer mehr Briefe, in denen die Soldaten des Expeditionskorps ihren Angehörigen von schlimmen Verbrechen und Grausamkeiten an der chinesischen Zivilbevölkerung berichteten. Diese Briefe wurden bald schon als Hundenbriefe bezeichnet und ließen den Verdacht aufkommen, dass die Soldaten den Kaiser beim Wort genommen hatten. Was war an diesen Meldungen dran? Waren deutsche Soldaten in China zu Bestien geworden? Waldersee, unser Weltmarschall, behauptete in seinen Memoiren, dass 9/10 dieser Geschichten Lügen und maßlose Übertreibung seien, spricht davon, dass es der Eindruck auf jugendliches Gemüt sei, diese Kriegsumstände zum ersten Mal miterleben zu müssen. War aber auch gleichzeitig der Ansicht, dass sich die deutsche Öffentlichkeit über den erbarmungslosen Charakter der Expedition täuscht. Wenn man bei uns zu Hause so harmlos ist zu glauben, es würde hier für christliche Kultur und Sitte Propaganda gemacht, so gibt es das einmal arge Enttäuschung. Seit dem 30-jährigen Krieg und den Raubzügen der Franzosen unter Ludwig dem 14. in Deutschland ist Ähnliches an Verwüstungen noch nicht vorgekommen. Man könnte jetzt auch das durch weitere Informationen belegen. Auf jeden Fall bleibt als Faktum, dass auf die Taten der deutschen Truppen in China, ungeachtet der Grausamkeit eingesetzter russischer Kosaken, ebenfalls in China, die es wohl auch am buntesten getrieben haben, ein ganz besonders schiefes Licht fiel, was ja dann im Ersten Weltkrieg auch zu der bekannten Bezeichnung Deutschlands als Hun durch die englische Propaganda geführt hat. Wenden wir uns nun am Zweiten Deutschen Kolonialkrieg vor und zu. Also ich habe das jetzt deshalb auch ausgeführt, weil es ja darum geht, wie haben sich deutsche Truppen auch in Anführungszeichen rassisch unterschiedlichen Gegner gegenüber verhalten. Das ist ja ganz interessant, wenn man so Kontinuitätslinien des Rassismus weiterverfolgt in der deutschen Geschichte. Und das ist jetzt der Punkt, der auch beim Herero-Krieg, dem spektakulärsten deutschen Kolonialkrieg, besonders brisant ist. Hier lässt sich im Übrigen auch die Struktur des deutschen Militäreinsatzes in den Kolonien am deutlichsten erkennen. Zunächst mal zur Ausgangsbasis. Wie in allen deutschen Kolonien war auch in Deutsch-Südwest die Schutztruppe sehr klein. Deshalb baute der langjährige Gouverneur Deutsch-Südwestafrikas, Oberst Leutwein, auf die Mitarbeit der Einheimischen. Er war der Ansicht, dass die Zersplitterung und die Kollaboration der Eingeborenen die deutsche Herrschaft mit so schwach dimensionierten Kräften überhaupt erst möglich gemacht habe. Diese Erkenntnis erwies sich dann im sogenannten Herero-Krieg von 1904 bis 1906 als richtig. Die deutschen Truppen hatten das ungeheure Glück, es gab in Deutsch-Südwest verschiedene eingeborene Völkerschaften, nämlich die Namas, die Hereros, die Ovambos. Von denen spielen jetzt die Namas und die Hereros eine wichtige Rolle, nämlich die Namas guckten freudestrahlend zu, wie die Hereros von den deutschen Truppen vernichtet wurden, weil nämlich diese beiden Völkerschaften sich untereinander hassten. Freuten sich über deren Untergang und stellten im Deutschen Reich sogar noch ein Hilfskorps. Konfuserweise, als dann die Hereros bereits vernichtend geschlagen wurden, entschlossen sich die Namas dann doch noch zum Aufstand, gaben aber den deutschen Truppen dann die Möglichkeit, mit aller Kraft gegen diesen neuen Gegner vorzugehen und sich nicht verzetteln zu müssen. In Deutsch-Südwestafrika, also einem Territorium, das war 1,5-mal größer als das Deutsche Reich, standen bei Beginn der Feindseligkeiten im Januar 1904 800 Mann Schutztruppen. Sie können sich vorstellen, wie wenig das ist und dass diese Schutztruppe zunächst auf die Defensive beschränkt war. Erst allmählich trafen Verstärkungen ein und der neue Oberbefehlshaber General von Trotha. Und obwohl sich die Zahl der Soldaten im Lande schrittweise auf über 19.000 erhöhte, blieb die Zahl der eigentlichen Kampftruppe klein, weil ein großer Teil bestand aus Stäben und Versorgungseinheiten. So war es denn 1904 auch die Aufgabe von 1600 Mann, also man muss ja immer mal auf die Größenordnung gucken, 1600 Mann Schutztruppe in den praktisch unerschlossenen Dornbuschwäldern im Umkreis des Waterberges, das dort versammelte Volk der Hereros einzukreisen. Dass die Zahl von 1600 Mann Schutztruppe bei einer Frontlinie von 100 Kilometern, also 15 Mann pro Kilometer, nicht ausreichte, ist klar. Es kam zur Schlacht, die Hereros unterlagen und zogen hastig ab. Also das ganze Volk, Mann, Frau, alte Leute, Kinder, Vieh, der Reichtum der Hereros bestand vor allen Dingen aus Vieh, zogen ab. Und der Rückzug verwandelte sich dann in eine kopflose Flucht, der dann erst in der wasserlosen Omaheke-Wüste ihr Ende fand. Warum die Hereros da reinmarschiert sind, ist eine andere Frage. Allerdings fand der Stamm dort praktisch vollständig seinen Untergang. Die deutschen Stutztruppen verfolgten den Gegner bis in die Wüste, besetzten die letzten Wasserlöcher am Eingang der Wüste und warteten dann bis Juni 1905, also 8 Monate lang, was wohl passiert. Das wurde natürlich später zu Recht als glatter Völkermord empfunden und auch offen zugegeben, dass dort Ungeheuerliches geschehen ist. Also im offiziellen deutschen Generalstabswerk über den Herero-Krieg ist zu lesen, Zitat, die wasserlose Omaheke sollte vollenden, was die deutschen Waffen begonnen hatten, die Vernichtung des Herero-Volkes. Und das ansonsten nüchterne und vor allen Dingen patriotische Werk, also natürlich für Deutschland patriotische Werk, spricht vom erschütternden Schicksal, das die Masse des Volkes hier gefunden hatte. Der Eindruck, dass hier Dinge geschehen sind, die wirklich ungeheuerlich sind, der verstärkt sich bei einem Blick auf die Schlüsselfigur dieser Art von Kriegführung, nämlich General von Trotha, der selbst in der seriösen Literatur als pathologischer Charakter beschrieben wird. Er glaubt dem Herero-Krieg, nämlich den Vorboten eines gesamtafrikanischen Aufstandes erkennen zu können, und schrieb, Gewalt mit krassem Terrorismus und selbst mit Grausamkeit auszuüben war und ist meine Politik. Ich vernichte die afrikanischen Stämme mit Strömen von Blut und Strömen von Geld. Nur auf dieser Aussaat kann etwas Neues entstehen, was Bestand hat. Was die Hereros anging, erklärte es ganz offen für notwendig, dass die Nation in sich untergeht. Und dann gibt es einen ganz berühmten Mordbefehl vom 2. Oktober 1904. Der ist jetzt zu lang, um ihn insgesamt zu zitieren. Ich beschränke mich deshalb auf die Kernsätze, nämlich innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero, also das ist ein offizieller Erlass Trothas, innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber oder Kinder mehr auf, treibe sie zurück oder lasse auf sie schießen. Das sind meine Worte an das Volk der Hereros, der große General des mächtigen Kaisers von Trotha. Das erinnerte die Zeitgenossen schon damals an die Hunnenrede Wilhelms II. Übrigens war von Trotha auch in dem ostasiatischen Expeditionskorps und könnte das sehr wohl mitgehört haben. Die Befehle von Trothas harmonieren mit dem Geist der verfolgenden Schutztruppe vollkommen. Das ist ja interessant, wenn man sich die Memoiren der am Herero-Krieg beteiligten Schutztruppler ansieht. Das zeigt nämlich weniger kühl geplanten Völkermord als vielmehr maßlose Erschöpfung einer Truppe, die zahlenmäßig zu klein ist für ihre Aufgabe. Krank, Typhus, Ruhr, Malaria, Wassermangel und vor allen Dingen die panische Angst, die Hereros könnten sich einfach zerstreuen und im riesigen Gebiet einen niemals zu gewinnenden Guerillakrieg anfangen. Und deshalb war die ganze Schutztruppe von dem Geist beseelt, mit den Hereros lieber ein für alle Mal Schluss zu machen, sie zu vernichten, militärisch zu vernichten, und dass das die Vernichtung des gesamten Volkes mitbedeutete. wurde in Kauf genommen. Zu den Opfern, genaue Zahlen gibt es nicht, ich könnte das jetzt noch im Einzelnen aufrechnen. Das weiß man nicht genau, wie viele es sind. Auf jeden Fall auch schon allein, dass in deutscher Gefangenschaft dann über 45% der Häftlinge in Konzentrationslagern starben, wirft auch ein trübes Licht auf die ganze Geschichte. Also die Zahl der Opfer schwankt, so die Maximalschätzungen liegen etwa bei 60.000 und das geht dann runter bis 20.000. Aber es ist ja auch müßig, über diese Zahlen zu diskutieren. Denn wichtig ist, dass hier ein Volk als soziale Gemeinschaft unter zweifellos hohen Verlusten an Menschenleben und Vernichtung des gesamten Wohlstandes wissentlich ausgelöscht worden ist. Ähnlich brutal wurde übrigens auch der Maji-Maji-Aufstand in Deutsch-Ostafrika geahndet, um dort einen Guerillakrieg zu verhindern, hat man einfach alle landwirtschaftlich nutzbaren Flächen verwüstet und das Problem dann gewissermaßen durch eine gezielte Hungersnot in den Griff bekommen. Wenn wir jetzt die drei Beispiele, den Boxer- und Herero-Krieg und die Niederschlagung des Maji-Aufstandes miteinander vergleichen, lässt sich die zweifellos grausame Kriegführung der Deutschen auf folgende Faktoren zurückführen. Erstens, ein offener Rassismus der deutschen Truppen gegenüber nicht-europäischen Gegnern. Vor allem Schwarzafrikaner wurden als Menschen zweiter Klasse angesehen und im besten Fall mit paternalistischer Herablassung behandelt. Im schlechtesten Fall wurde ihr physisches Verschwinden als nicht großes Unglück angesehen und billigend in Kauf genommen. Ähnlich war übrigens die Einstellung gegenüber den Chinesen, obwohl hier immer wieder darauf verwiesen wurde, dass es ein altes Kulturvolk sei. Zweitens militärische Zwänge, nämlich inhumanes Handeln gegenüber dem Gegner wurde als Schonung der eigenen Truppe empfunden und gerechtfertigt. Hier ist das Verhalten gegenüber den Hereros oder in Ostafrika typisch. Um einen langwierigen Guerillakrieg in wegelosem Gelände zu vermeiden, sollte der Gegner lieber vollkommen ausgelöscht werden. Drittens, das Gefühl schlichter Überforderung durch anderes Klima, durch geografische, kulturelle, sprachliche, ethnische Unkenntnis und durch die Konfrontation meist kleiner Truppenstärken mit feindseligen Bevölkerungen in riesigen Territorien. So, jetzt kommen wir zu Italien. Ich habe da eine Karte, aber die ist schlecht und ich glaube auch, dass Ihnen die italienischen Kolonien ja im Wesentlichen bekannt sind, wo die waren. Ich werde das jetzt auch wieder in drei Etappen machen, nämlich erstmal der Erwerb der Afrika-Orientale-Italianer. Das beginnt ja im Jahr 1882, also zumindest offiziell, ich rede nicht von den inoffiziellen Anfängen, mit dem Erwerb von Assab und geht dann bis in den Oktober 1896 mit dem Abschluss des Krieges gegen Abessinien. Dazu kommt dann ja auch noch italienisches Somaliland, von dem es aber militärisch nicht so furchtbar Dringendes zu berichten gibt. Nach dem Desaster der Italiener in Ostafrika, also der Schlacht von Adwa, zu der ich gleich noch näher kommen werde, wurde dann um die Jahrhundertwende versucht, auch mit dem Huckepack-Verfahren nach deutschem Vorbild von China einen Stützpunkt zu erpressen. Als Deutschland Kiachu verlangt hat, haben ja England, Frankreich und Russland an China gleichartige Forderungen gestellt und jeweils einen Hafen bekommen. Italien hat das ebenfalls versucht, nämlich die San Moon-Bucht, hat sie aber nicht erhalten, was in Italien ein Riesenskandal war, weil man sich nämlich als Großmacht nicht ernst genommen fühlte von den Chinesen. Und darauf stürzte die Regierung. Dritter erwähnenswerter Kolonialkrieg ist der Libyenkrieg 1911. Der ist ja nun hier schon mehrfach angeschnitten worden. Ich bin vielleicht im leichten Gegensatz zu meinen Vorrednern der Ansicht, dass die innenpolitischen Komponenten dieses Abenteuers weniger, die sind zwar gewichtig, aber nicht so gewichtig wie die außenpolitischen. Es gibt nämlich einen diplomatisch klar ersichtlichen Fahrplan für die Annexion Libyens. Und zwar spätestens seit 1887 hatte Italien eine Reihe diplomatischer Garantien zur Annexion dieses Gebietes erworben und spätestens seit 1902 stand auch fest, sobald die Franzosen Marokko kriegen, kriegen wir Libyen. Und man sieht, das ist ein aus längster Hand vorbereitetes Unternehmen. Nicht zur Sprache kommen hier sollen der Balkan und Albanien, wobei ich mich manchmal frage, warum Albanien nicht ebenfalls zur Kolonialgeschichte gerechnet werden könnte, denn alle Gesetzmäßigkeiten von Kolonialerwerb könnte man auf den albanischen Fall auch anwenden und noch, ich verstehe auch nicht, warum Kolonien nur in Afrika liegen sollen, die können ebenso gut ja auch auf dem Balkan gelegen haben. Trotzdem, das soll jetzt nicht erörtert werden. Stattdessen möchte ich Ihnen jetzt sehr gerafft natürlich einen Grundzug über den Stellenwert der Kolonien in der militärstrategischen Planung Italiens geben. Ich habe ja eben sehr darauf abgehoben, dass zumindest der militärische Charakter der deutschen Weltpolitik unorganisch war. Im italienischen Fall sehen wir eine andere Tendenz, nämlich eine größere Konzentration auf Territorien und Absichten. Da gab es zwar ein Element des Zufälligen, wie zum Beispiel die San Moon-Bucht, das war einfach eine diplomatische Gelegenheit, vielleicht auch die Besetzung Somalias. Aber insgesamt sehen wir doch diese romantische Idee des Mittelmeerimperiums, die auch Federico Chabot in seinem Buch ja so schön aufgearbeitet hat. Der Nationalstaat war im Denken der klassisch gebildeten italienischen Führungsschicht ein Weg hin zur Beherrschung des Mittelmeerraums, des Mittelmeerimperiums. Dem könnte man durchaus den Stellenwert eines bezeichnend, dass Italien mit der Mehrzahl aller Staaten, die auf dem Territorium des ehemaligen Imperium Romanum gelegen haben, zwischen 1870 und 1943 entweder direkt in kriegerische Berührung kam oder diese zumindest militärisch irgendwann einmal bedroht hat. Mussolinis Versuch, das Mittelmeerimperium zu errichten, stellt, so deutet es vor allen Dingen die angelsächsische Forschung, nur eine Vergröberung und Brutalisierung von Tendenzen da, die bereits im liberalen Italien zu beobachten waren. Das gilt selbst für dieses obskure Ausgreifen nach Deutsch-Ostafrika. Die Besetzung des Hafens Massawa 1885 hatte, wie Mancini sagte, zwei Ziele, nämlich die Schlüssel des Mittelmeeres, die dort nicht geografisch lagen, wie er später sagte, aber in der Hoffnung auf politisch-militärische Zusammenarbeit mit Großbritannien, was wiederum zu einer Mittelmeer-Entente mit England führen sollte. Dass das dann in den Traum eines ostafrikanischen Kolonialimperiums mündete, das ist zweifellos richtig und es ist aber zu beobachten, dass selbst damals in Italien viele Kritiker sagten, Ostafrika ist wertlos, wir sollten uns doch lieber wieder dem Mittelmeerraum zuwenden. Und das geschah ja dann im Libyenkrieg 1911. Ich möchte Ihnen ebenfalls jetzt sehr gerafft einen typischen italienischen Kolonialkrieg vorstellen. Und zwar den ostafrikanischen. Den Krieg gegen Abessinien, der mit der Landung in Massawa vorbereitet worden ist, beziehungsweise Massawa, das war ein Hafen, auf den erhob Abessinien Ansprüche. Und seit der Landung in Massawa 1885 war damit der Konflikt gegen Abessinien vorprogrammiert. Das ostafrikanische Abenteuer war für Italien sehr bald schon schmerzlich. Im Februar 1887 wurde eine italienische Kolonne bei Dogali angegriffen und vollständig aufgerieben. Über 500 Tote waren zu beklagen. Das wurde zwar später mächtig verklärt, aber das war trotzdem ein schmerzhafter Schlag. Und führte allerdings dazu, dass Italien mit großem Einsatz weiterkämpfte. Der Krieg mündete dann in einem großen Krieg gegen Äthiopien, der darauf zurückzuführen war, dass Italien mit dieser Ansiedlungspolitik und dem Versuch, Äthiopien in ein Protektorat zu verwandeln, dass man eben versuchte, ganz Äthiopien zu unterwerfen. Und dass es da zu einem katastrophalen Effekt gekommen ist. Nämlich, Italien hatte so lange Erfolge in Abessinien, solange die traditionell zerstrittenen abessinischen Regionalfürsten, die Ras, nicht zusammenarbeiteten. Als sie erkannten, dass, wenn die Italiener so weitermachen, sie alle unter italienisches Kuratel kommen würden, vereinigten sie sich und plötzlich stand Italien einem gewaltigen Block gegenüber, nämlich allen abessinischen Kräften, und von da ab hat Italien kein Land mehr gesehen. Ende 1895 kam es deshalb auch gleich zu mächtigen Rückschlägen, nämlich der Niederlage von Amba Alagi, wo 2200 Soldaten entweder getötet oder gefangen genommen wurden, und der Kapitulation von Makkale mit 1100 Mann. Insgesamt hat die italienische Führung die Abessinier stark unterschätzt, nämlich 100.000 Abessinier mit Waffen, mit modern ausgerüsteten europäischen Waffen, sollten durch knapp 20.000 Mann niedergeworfen werden. Das hat natürlich zur Katastrophe geführt, nämlich zur Katastrophe von Adua, wo 5.000 Italiener und 1.000 Askaris fielen und 1.700 gefangen genommen wurden, der Rest floh. Das war die Italien erlitt größere Verluste als in allen Einigungskriegen zusammengenommen. Darf ich jetzt gewissermaßen abschließend einige Vergleiche machen, nämlich Parallelen der deutschen und italienischen Kolonialkriegsführung. Nämlich, wenn wir jetzt mal sehen, dass trotz des unterschiedlichen Potenzials zwischen Deutschen und Italienern die deutschen und italienischen Kolonialtruppen waren gemessen an ihren Aufgaben unterdimensioniert und konnten nur durch die Zersplitterung ihrer Gegner Erfolge erringen. Im italienischen Fall war zum Beispiel die Niederlage von Adua zwar eine militärische, aber wesentlich darauf zurückzuführen, dass diese Zersplitterung auf äthiopischer Seite nicht mehr vorlag. Der zweite Punkt: Beide Armeen, nämlich die deutsche wie die italienische, hatte ein gewisses rassistisches Grundverständnis, das von der Ungleichheit der Völker ausging. Und deshalb ein Recht der Europäer als selbstverständlich voraussetzte, sich in den Besitz afrikanischen oder asiatischen Landes bringen zu können. Dritter Punkt: Beide Armeen standen in ihren Kolonialkriegen unter Erfolgsdruck, wenn auch aus ganz verschiedenen Gründen. Zuerst das Deutsche Reich. Zwar war das deutsche Selbstbewusstsein sehr groß in militärischer Hinsicht und man hielt es nicht für nötig, sich mit einheimischen Völkerschaften sich gegenüber eingeborenen Völkerschaften zu beweisen, aber man wollte zeigen, dass man doch zu der besten Armee der Welt gehört, und das verführte die deutschen Planer zu rücksichtsloser, ja brutaler und unbarmherziger Kriegsführung, um militärische Effizienz und rasche, eindrucksvolle Erfolge nachzuweisen. Im italienischen Fall dagegen war es so, dass man dort versuchte, den Beweis militärischer Tüchtigkeit zu erbringen. Und die Kolonialkriege als Möglichkeit gesehen wurden, sich militärisch zu profilieren. Deshalb auch der Wunsch, der hartnäckige Wunsch, Niederlagen sofort wieder auszugleichen. Das sieht man ja sogar im Falle Adua, obwohl dort die Revanche bis 1935 auf sich warten ließ. Wenn man jetzt abschließend betrachtet, welche Rückwirkungen die Kolonialkriege auf die deutsche und italienische Gesellschaft hatten, dann stellt man fest, dass das enorm war, nämlich die politischen Bewegungen, die Kolonialgegner haben im deutschen wie italienischen Fall natürlich gerade an Kolonialkriegen sich ganz besonders hochgezogen im Reichstag und im italienischen Parlament. Und immer wenn irgendwie ein spektakulärer Kolonialkrieg einsetzte, haben sie ihre Kritik, die sowieso schon vorhanden war, ganz gewaltig verstärkt. Ich kann das jetzt im Einzelnen gar nicht weiter durchführen, denn ich habe Ihre Geduld jetzt schon lange genug in Anspruch genommen. Ich würde auch sagen, dass wir an diesem Punkt vielleicht schließen können und ich die restlichen Ausführungen, sollte es Interesse daran geben, noch in der Diskussion erwähnen kann. Einverstanden? Dann danke ich Ihnen für Ihre Geduld. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Herrn Afflerbach sehr danken. Wenn es noch jemand geben sollte, der Militärgeschichte für eine trockene Angelegenheit hält, der ist von Herrn Afflerbach sicher widerlegt worden. Wenngleich auch der ernste Grundton natürlich nicht zu überhören war, auch in seinem Hinblick, was er dann Vergleich zu die beiden militärischen Kolonialmächte gesagt hat. Ja, ich denke, wir machen gleich eine Diskussion. Ich kann ja. Also, warum ist es wahr? Ich habe aber ein bisschen enttäuscht zu sein, weil ich nämlich eigentlich mehr erwartet hätte über die Wirkungen der militärischen Wirkungen und die Konsequenzen militärischen Einsatzes beider Mächte an der Peripherie. Und ich finde, Sie haben das deutsche Beispiel doch etwas verzeichnet, weil sich jene wenigen Fälle herausgegriffen haben, wobei man über China überhaupt reden kann, ob es in diesen Kontext direkt hineingehört, in der die deutsche Armee als solche und der deutsche Generalstab operiert. Das ist der absolute Ausnahmefall, wenn es auch diese wirklich spektakulären Fälle sind, insbesondere dieses Herero-Aufstandes, der so unglaublich gut niedergeschlagen wird, übrigens gegen den Willen der lokalen Autoritäten. Sozusagen unter mehr oder weniger Direktor des Generalstabs. Was doch das generelle Phänomen ist, ist, dass der Erwerb und die schrittweise sogenannte Pazifizierung der deutschen kolonialen Territorien, und das wird dann ja auch europäisch, vergleichsweise mit sehr geringen militärischen Mitteln möglich gewesen ist. Und die großen spektakulären Einsätze, die Sie in den Mittelpunkt gerückt haben, sind in mancher Hinsicht die Ausnahme. Ich will das überhaupt nicht verkleinern. Ganz im Gegenteil. Aber in der Tat, das Verhältnis von eingesetztem militärischem Potenzial und beherrschter Bevölkerung ist eigentlich in allen Fällen des europäischen Imperialismus ja geradezu grotesk zu verzerrt. Insofern zeichnen Sie in mancher Hinsicht ein ganz irreführendes Bild dessen, was da in einem halben Jahrhundert abgelaufen ist. Wie ich dann aber auch finde, verzeichnen Sie dass die Unterschiede zwischen dem deutschen und italienischen Beispiel. Es ist charakteristisch für die deutsche Situation aus einer Reihe von Gründen, dass im Regelfall die Schutztruppe nicht dem Generalstab unterstanden hat, im Regelfall nicht zur regulären Armee gehört hat, dann wäre ja die Frage auch zu erörtern, in welchem Maße man Hilfstruppen, lokale Hilfstruppen eingesetzt hat, in hohem Maße. Das hat natürlich auch innenpolitische Gründe, hat verfassungsrechtliche Gründe, weswegen die sogenannte Schutztruppe nicht zur regulären Armee gehört hat. Im italienischen Falle ist das, wenn ich sehe, ganz anders. Das sind jeweils und immerfort, wenn ich mich nicht falsch berichtet fühle, reguläre italienische Truppen. Es ist eine völlig andere Konstellation. Das Zweite ist, dass offensichtlich im italienischen Falle die Zahl des eingesetzten Militärs von Anfang an sehr, sehr viel höher gewesen als im Regelfall im deutschen Fall. Das Missverhältnis zwischen Truppen und ihren Aufgaben war bestimmt in beiden Fällen groß, aber im Verhältnis hat wohl Italien einen sehr viel höheren militärischen Einsatz erbringen müssen für die Erwerbung oder die damalige Pazifizierung dieser Territorien. Und hier scheinen mir sehr große Unterschiede vorzuliegen, die nur nicht unbedingt auf den nationalen Charakter zurückzuführen sind. Und dann ist ja noch was weiteres. Sie haben anfangs gesprochen über den relativen Wert der beiden Armeen und über die relative militärische und ökonomische Stärke beider Mächte. Mir scheint das angesichts der Gegner, die im Großen und Ganzen ja doch militärisch wie an sonstigen Ressourcen gewaltig unterlegen sind, eigentlich kein wirkliches Argument. Auch eine kleinere Macht kann in Nordafrika militärisch so stark auftreten, dass die Gegner keine Chance haben. Äthiopien ist ein Sonderfall, weil Äthiopien in mancher Hinsicht ja doch schon um 1900 ein relativ moderner Staat war mit Verbündeten in Europa, also mit einer anderen Konstellation. Und dann ist natürlich ein weiterer Faktor, über den ich eigentlich gerne was wissen möchte. Wir wissen aus der allgemeinen Geschichte des Imperialismus, dass es sehr häufig militärischen Subimperialismus gibt. Das heißt, dass die eigenmächtigen oder halb autorisierten militärischen Aktionen der lokalen Kommandeure, die Turbulent Frontier nach vorne schieben. In sehr vielen Fällen, es ist bekannt, spektakulär bekannt für den französischen Fall, am deutlichsten natürlich auch im englischen Fall. Es ist in einzelnen Bereichen auch wohl im deutschen Fall so, obwohl das ja sehr zögerlich gegangen ist mit der Pazifizierung und der Errichtung tatsächlicher Herrschaft in diesem Territorium. Und ich würde mich natürlich interessieren, ob es dieses Phänomen gibt, ob es dieses Phänomen auch im italienischen Fall gegeben hat oder auch umgekehrt. Vielleicht stimmt das ja, die italienische Armee niemals eine eigenmächtige Rolle in diesem Prozess gespielt hat und immer der Politik voll unterworfen gewesen ist. Ich gebe zu, ich war beeindruckt von diesen pathetischen Befehlen, die der Crespi an den italienischen Oberkommandierenden Boadua schicken kann. Ich glaube, es wäre in Deutschland in dieser Form nicht so nicht möglich gewesen. Also wo ich ein klein bisschen enttäuscht bin, ist, ich sehe nicht, wie denn die effektive Wirkung der Militärs vor Ort gewesen ist. Und zwar nicht nur gerade in den großen, spektakulären Niederwerfungsaktionen, sondern im kolonialen Alltag. Il dottor Donofri ha già la gentilezza di tradurre qualcosa in italiano questa volta. Perché aveva un'organizzazione già molto sviluppata. secondo questo Ponce c'è stata stessa nella storiografia una riformazione grottesca dell'esercito potenziale delle forze europee usato nelle conquiste coloniali, che non, in effetti non era così grande. Una precisazione che è stata fatta da Joseph Mommsen era il fatto che tra l'altro la tuta coloniale, questa scopa di cui si è parlato, non apparteneva all'esercito regolare, per cui questa è una caratteristica saliente di questo fatto che sì, ma sono in effetti non dipendeva dallo stato maggiore dell'esercito regolare, questa tuta coloniale. E ecco, una caratteristica che l'ho colpito è in effetti la diversità del rispetto militare tra nazioni tedesche, e quelle italiane. Cioè, in questo modo ha affermato che in effetti i tedeschi hanno dovuto usare forze relativamente cioè non molto grandi, tra l'altro abbiamo sempre questo uso di questa tuta coloniale, per cui non è stato molto grande il dispendio tedesco nelle azioni militari coloniali, a differenza invece dell'Italia, che insomma, secondo i numeri ha avuto un dispendio molto maggiore, e un uso di forze militari molto grandi. Una domanda che questo Mommsen voleva fare era su questo subimperialismo, cioè se nel caso italiano, come in effetti era avvenuto sia nel caso francese che nel caso inglese e in ogni fuga anche nel caso tedesco, di questo subimperialismo, se c'è stato, se è fatto uso anche nel caso italiano di questa pre-imperialismo. E poi, ecco, l'ultima cosa era l'azione effettiva dei militari, la militare effettiva nella realtà coloniale, non solo, ecco, durante le battaglie, durante, ma anche nella realtà effettiva coloniale. Grazie, perfetto. No. Ich glaube, ich sollte jetzt gleich antworten und dann können wir die anderen vielleicht sammeln. Ich weiß nicht ganz, er wollte es gern. Ja, also das ist jetzt schon so viel, dass ich dann doch lieber jetzt sofort antworte, als hinterher einen Gemischtwarenladen anbieten. Das Problem ist natürlich bei jedem Referat eine Schwerpunktbildung. Ich habe ja jetzt schon sehr lange geredet, zu lange. Und konnte viele Dinge nicht erwähnen, die zweifellos auch wichtig sind. Das ist jetzt eine Frage der persönlichen Auswahl, was man selbst für spannend hält und was nicht. Ich hielt diese Dinge für spannend, die ich erzählt habe. Ich finde die militärische Stärke Deutschlands und Italiens und die Unterschiede, die ich aufgezeigt habe, die sind schon sehr wichtig, weil nämlich der äthiopische Fall ja nun ein absolut zentraler in der italienischen Kolonialgeschichte sind. Wenn wir jetzt mal hochrechnen, es hat 5.000 modern bewaffnete Hereros gegeben und 80.000 modern bewaffnete Abessiner. Wenn wir mal hochrechnen, wie groß war die Schutztruppe, die in Deutsch-Südwestafrika gekämpft hat, das waren 19.000 Mann auf der Höhe der Kämpfe, wie groß hätte dann die Schutztruppe gegen die Abessinier sein müssen, dann können wir nach diesem Faktor davon ausgehen, dass es 240.000 Mann hätten sein müssen, 240.000 Schutztruppler, und wenn wir uns mal diesen Aufwand vorstellen, noch dazu vor dem Hintergrund, dass das italienische Potenzial dem deutschen im Faktor 1:3 unterlegen war, dann sieht man da ganz einfach ganz andere Größenordnung. Ich habe das bewusst deshalb gesagt, weil es wichtig ist, dass es nicht irgendwie nur italienische Unfähigkeit oder Missmanagement war, das war einfach eine ganz andere koloniale Aufgabe. Und deshalb ist es auch wichtig, diese Größenordnung stets im Blick zu behalten. Dann den Anteil dass die Italiener reguläre Truppen entsandt hatten. Das ist richtig, aber erklärt sich auch aus der Größenordnung. In Abessinien kämpften unter Baratieri 19.000 Mann, später in Libyen waren 100.000 Mann eingesetzt, dass diese natürlich nicht irgendwie außerhalb des Heeres aufgestellt werden konnten, ist vollkommen klar, ebenso wie ja im deutschen Fall im Herero-Krieg ja dann schließlich auch offizielles deutsches Militär kämpfte. Die Wirkung vor Ort, also der Subimperialismus, das ließe sich natürlich auch machen, zum Beispiel im Fall Kameruns, da gibt es dann immer wieder irgendwelche Leutnante, die losziehen. Das wäre dann allerdings endgültig eine uferlose Aufgabe gewesen, das zu schildern. Das kann ich in einem vertretbaren Zeitrahmen nicht leisten, nicht einmal ansatzweise, und habe es deshalb gleich ganz gelassen. Das ist natürlich bedauerlich, aber ich habe keinen anderen Weg gesehen. Können Sie schnell noch übersetzen? Ein paar Sätze, wenn Sie wissen. Ecco. C'è il punto della relazione della forza militare fra la Germania e l'Italia, perché io ho sottolineato che il potenziale militare tedesco è stato tre volte più grande che il potenziale italiano. Invece il potenziale militare abissino era 14 volte più alto di quello dei Herero nella Germania sud-ovest, della colonia dell'Africa sud-ovest. Vuol dire che quando si fa il calcolo degli eserciti, il compito italiano era enormemente più vasto di quello di quel compito tedesco, e per quel motivo è facilmente da spiegare che gli italiani hanno perso la guerra, invece i tedeschi hanno vinto, e no, soprattutto quando si fa anche il calcolo del potenziale molto diverso originario. Avete capito che voglio dire? Certo. E poi professor Mommsen ha voluto sentire, sapere la parte delle truppe tedesche e italiane al processo della colonizzazione, dell'espansionismo, diciamo, al fronte delle colonie. Questo è un compito molto difficile perché ci sono tantissime piccolissime azioni, è impossibile farlo in una relazione di una durata limitata, di spiegare tutte queste piccole azioni, perché si perde in un mare di esempi che anche sono molto differenti fra un esempio e l'altro, non c'è un esempio tipico, e per questo non l'ho potuto fare, mi dispiace. Ja. Ich habe jetzt noch vier Wortmeldungen. Herrn Barth, Herrn Ghisalberti, Herrn Gründer und Herrn Blei. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht ein bisschen sammeln können. Podesta noch. Gut, ich denke, dass wir aber dann auch nicht mehr fragen können. Ja, Herr Barth, ja. Also ich meine, dieser Vergleich zwischen Kuba-Aktion und der Waldersee-Expedition für die Politik ist nicht so korrekt. Aber das machen wir mal wieder. Ich habe erstmal eine Frage zu den Fahrradkolonialtruppen in Deutschland. Und zwar ist es doch so, dass der deutsche Generalstab, und ich weiß, ab 1911 die größten Befürchtungen hat, weil die Franzosen in Marokko anfangen, Truppen zu rekrutieren, die auch in Europa einsetzbar sind. Und es gibt dann solche Berechnungen, dass sich das Kräfteverhältnis in Europa selber zu Ungunsten des Deutschen Reiches verschiebt. Jetzt ist eigentlich das Problem, das ich habe, warum kommt der Generalstab in Deutschland nicht auf die Idee, etwas Ähnliches, zum Beispiel Nordafrika oder Kamerun, vorzunehmen? Und zweitens, dazu bist du nicht mehr gekommen, aber ich nehme an, dass du da wolltest, um etwas zu sagen, nämlich diese Kontinuität von deutschen Schutztruppen hin in den frühen NS bzw. in die Freikorps. Es gibt ja endlos viele Namen, die auftauchen. Kapitän Erhard beispielsweise, ja, oder wenn du Rekrutierung bist. Wenn man jetzt den Vergleich zu Italien, gibt es da etwas Ähnliches? Das heißt, dass offenbar diese Freikorps, diese Schutztruppenoffiziere, zurückkommen aus den kolonialen Kriegen mit einer strikt rassistischen Mentalität und gleichzeitig, dass die Tendenz haben, zum Staat oder Desperado zu werden. Sono questi due punti, forse. Sì, allora, qualche punto su confronto tra il 1 alla stazione in Africa. E comunque il punto del dottor Clark era l'indirizzo di tutto il colore in Germania, dato dal 1911 ci furono nello Stato Unito maggiori discussioni sul fatto che i francesi iniziassero un po' di più in questa direzione, sì. Dal 1911 ci furono delle nello Stato Maggiore tedesco delle discussioni sull'utilizzo di tutte le colore del resto francese. E il dottor Clark si chiede come mai lo Stato Maggiore tedesco non abbia pensato di utilizzare tutte le colore dal cambio dalle altre colonne africane. Questo era un punto. E l'altro era quello di una certa continuità incontrata tra questi soldati che facevano parte delle questa cosiddetta truppa coloniale, questa Schutztruppe, che poi si ritrovano nei Freikorps, cioè i soldati già con una certa mentalità agraristica, che poi insomma, puntualmente quindi questi soldati trovano su queste grazie. Forse tu puoi sì. Dire qualcosa. Anzitutto ringrazio il nostro relatore per la bella relazione di cui abbiamo preso tante cose. Volevo dire questo, io sono d'accordo nella visione della non centralità, ovvero della marginalità, della strategia politico-militare germanica riguardo alle colonie. Il problema coloniale dal punto di vista dello Stato Maggiore tedesco è un problema secondario. Per l'Italia questo non è così, invece, perché, come abbiamo detto varie volte, per l'Italia il problema coloniale è un grande problema di politica estera. E da questo punto di vista io vorrei richiamare l'attenzione sulla conquista della Libia. Noi parliamo della guerra italo-turca come guerra coloniale, ma in realtà non è una guerra coloniale. Primo perché non la combattiamo soltanto in Africa, ma la combattiamo in Grecia con lo sbarco a Rodi e nelle isole dell'Egeo. Secondo perché portiamo azioni militari addirittura fino alle soglie degli stretti, con la flotta italiana che si impegna negli stretti. Questo che significa? Significa che è una guerra insieme europea e coloniale, cioè è già qualche cosa di prodromo della prima guerra mondiale. In questo senso non si può considerare come guerra coloniale la conquista della Libia. Porta a un risultato coloniale, perché dà all'Italia un possedimento africano nuovo e dà all'Italia un possedimento quasi al confine tra Europa e Asia nuovo, che è il Dodecaneso, ma non è guerra coloniale soltanto. Questo è il primo punto. Primo punto che ci spiega come per il comando militare italiano, lo Stato Maggiore italiano, la guerra italo-turca non è una guerra coloniale soltanto. Secondo punto, il relatore ha parlato delle crudeltà nelle guerre e nelle repressioni coloniali. È vero, sono episodi che sono successi e che succederanno anche dopo il 1918, sarà durissima la repressione italiana della guerriglia senussita ai tempi di Graziani, sarà durissima la repressione italiana in Etiopia immediatamente dopo la conquista. E purtroppo sono cose che sono avvenute tragicamente, che sono avvenute in tutti gli imperi coloniali. Gli inglesi, di fronte alla rivolta dell'esercito indiano negli anni 50 dell'Ottocento, hanno usato dei metodi repressivi orribili che alla nostra coscienza ripugnano, così come ripugnano i metodi repressivi usati dall'esercito italiano in Africa, così come ripugna i metodi repressivi usati dal generale Controta in Africa. Sono purtroppo quelle cose che gli fanno inorridire la coscienza europea oggi, ma la storia del colonialismo è anche storia di violenze e di sopraffazioni. Vi è un'altra cosa. L'Italia, dal punto di vista della violenza usata nella repressione in colonia, la usa per la prima volta nel 1911-12, durante la guerra di Libia. Lì si trova di fronte ad azioni guerrigliere e l'esercito reprime le azioni guerrigliere con metodi sbrigativi che non sono da considerare certo metodi molto morali, anzi sono metodi nettamente immorali. Bisogna dire che sono gli stessi metodi però che l'esercito italiano ha usato nella repressione del brigantaggio all'indomani dell'unità. Voglio dire che l'uso di impiegare tribunali militari molto rapidi nel giudizio e di procedere senza troppi complimenti all'eliminazione fisica di coloro che hanno fatto resistenza ai soldati occupanti un determinato territorio dopo che su quel territorio è stata imposta la propria sovranità, l'Italia l'aveva già usato nel nostro paese nel 1861 in poi nel Mezzogiorno. Questo è un punto. È un punto che va sottolineato. Chiedo scusa, basta. Also, wie gesagt, Berti hat zwei Punkte aufgehoben, eine Frage und eigentlich mehr eine Ergänzung. Er nimmt zur Kenntnis, dass also die militärische Bedeutung oder auch das militärische Engagement Deutschlands in den Kolonien marginal gewesen ist. Für Italien gelte das aber ganz und gar nicht. Insofern unterstützt er das, was Herr Afflerbach gesagt haben. Will aber sozusagen richtigstellen oder klarstellen, dass Italien auch nicht alleine, vor allem gegen die Türkei, eigentlich einen Kolonialkrieg geführt habe, sondern dass dieser Kolonialkrieg auch gleichzeitig schon ein europäischer Krieg gewesen ist, dass also 1911/12 ja nicht nur in Libyen gekämpft wurde, sondern auch in Griechenland und in Dodekanes. Und insofern ist eine Vorwegnahme der Konstellation schon des Ersten Weltkrieges gewesen, sei die Kriegführung Italiens. Man insofern sie nicht, das können darauf eben sollten darauf antworten, eigentlich nicht nur einen Kolonialkrieg ansehen könnten. Der zweite Gesichtspunkt, den er herausgestellt hat, ist, dass die Grausamkeiten und Bestritten in den Kolonialkriegen auch auf italienischer Seite zu finden sind. Wir wissen das ja aus den, sage ich für die deutschen Teilnehmer jetzt, vor allem aus den Forschungen von Del Bocca und von Rocha in Libyen in den 20er Jahren und in Äthiopien in den 30er Jahren. Wie Gesaberti sagt, wie in allen imperialistischen Kolonien, erworbenen Kolonien, eben diese terroristischen Grausamkeiten auch im italienischen Fall vorhanden sind. Er sagt nur, weist hier auch darauf hin, dass es hier auch eine spezifische italienische Tradition gäbe, die im Tripolis-Krieg schon zu finden gewesen sei, nämlich Krieg führen gegen Guerilla im Grunde, und dass diese Guerilla-Kriegführung 1911/12 zurückgeht auf die Einigungskriege nach der Einigung 1861, die Bekämpfung des Brigantaccio, also sozusagen der Guerilla-Bewegung, der antinationalen Guerilla-Bewegung, wenn man es so ausdrücken will, in Italien selbst, und dass hier sich eine Tradition, eine militärische Tradition herausgebildet hätte, dass man mit diesen Leuten kurzen Prozess mache, und das setzt sich im Kolonialkrieg fort. Grazie. Also wenn ich jetzt mal zu den die Fragen beantworte, also zuerst mal diese Geschichte mit dem imperialistischen Vorläufer von UN-Aktionen, das war mit Sicherheit etwas flapsig, das war aber bewusst etwas flapsig ausgedrückt. Dann die Frage, warum die Deutschen keine farbigen Kolonialtruppen aufgestellt haben, um eben der französischen entsprechenden Maßnahme entgegenzutreten, ist meiner Meinung nach darauf zurückzuführen, dass die deutsche Kolonialverwaltung den kolonialen Untertanen misstraut hat und die Schutztruppen letztendlich ein Repressionsinstrument gegen die Eingeborenen waren und kein strategisch einsetzbares Instrument in Europa. Es mag sein, wenn der Erste Weltkrieg nicht ausgebrochen wäre, dass dann irgendwann mal man auch auf diese Idee gekommen wäre, die Wehrkraft in den Kolonien voll auszuschöpfen, nach dem französischen und auch britischen Vorbild. Das wäre vielleicht irgendwann passiert. Auf jeden Fall, vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs gab es das noch nicht, da konnte sich die deutsche Kolonialverwaltung noch nicht von dieser Idee trennen, dass die Schutztruppen in erster Linie die Eingeborenen zu beaufsichtigen hätten und nicht etwa ein Reservoir für die deutsche Armee, ein Soldatenreservoir für die deutsche Armee bildeten. Dann die Frage nach den Kontinuitäten also es gibt ja diese Übergänge, deutsche Kolonialtruppen und dann möglicherweise auch Freikorps hin dann zur Radikalisierung in der Weimarer Republik. Im italienischen Fall sehe ich das nicht in dieser Stärke. Allerdings könnten wir da auch nochmal die italienischen Experten rückfragen, wie sie das beurteilen, ob es da solche Kontinuitäten gibt zwischen den Kolonialkriegern und irgendwelchen politischen Radikalisierungen. Das gibt es dann auf jeden Fall in den Truppen des Ersten Weltkrieges. Da gibt es dann so Spezialeinheiten, aus denen dann später die Faschisten sich auch rekrutiert haben. Das könnte man dann vielleicht entfernt vergleichen zwischen den deutschen Freikorps und dem, was dann später in der Weimarer Republik an rechtsradikalem Potenzial aus ihnen hervorgegangen ist. Was die Kolonialtruppen angeht, gilt das vielleicht auch deshalb nicht, weil Italien ja mit dem regulären Heer sowohl in Abessinien als auch in Libyen kämpfte und dass das natürlich einen weniger elitären Charakter hatte als im deutschen Fall, wo die Truppenstärken relativ begrenzt waren. Mussolini hat im Äthiopienkrieg die faschistische Miliz dann geschickt, um die wieder sozusagen faschistisch aufzuladen. Das ist aber ein ganz anderer Gesichtspunkt. Das gibt es dann. Dann, was Professor Ghisalberti dann sagte, nämlich, dass der Krieg gegen Libyen kein Kolonialkrieg in diesem Sinne war, sondern in einem engen strategischen Zusammenhang mit dem Mutterland stand, wenn ich das jetzt mal mit meinen Worten so zusammenfasse, ist absolut richtig und deckt sich zu 100% mit meiner eigenen Einschätzung. Die italienische Kolonialpolitik war hochgradig Mittelmeer fixiert, dann hat es Ausreißer gegeben, aber im Wesentlichen war das Mittelmeer fixiert und es gibt einen strategischen Zusammenhang zwischen Mutterland und Kolonialerwerb im Mittelmeer und dem Versuch, die italienische strategische Stellung im Mittelmeer durch kolonialen und anderen Besitz abzurunden und zu verstärken. Also insofern, ich kann Ihnen da eigentlich nur zustimmen, aber nicht widersprechen. Ja, muss jetzt sozusagen ein wenig auf die Zeit schauen. Wir haben noch drei Wortmeldungen, Herrn Barth, Herrn Gründer und Herrn Podesta. Ich würde bitten, dass wir so möglichst kurze Fragen stellen. Tja. Aspetta, c'è pure il... Ah, nee, Herr Barth ist ja gar nicht mehr. Entschuldigung, Sie waren ja schon. Der Gründer, Herrn Blei und Herrn Podesta. Bitte? Nein, ich habe es aus Versehen gesagt. Entschuldigung, stimmt gar nicht. Herr Gründer. Warte. Ja, das geht eines von China weg. Einen Aspekt vielleicht nur hervorgehoben. Ich denke doch, dass die moderne koloniale Geschichtsschreibung sich etwas von dem abgewendet hat, was man früher als die europäische Übermacht und den Standpunkt bezeichnet hat und Kolonialvölker grundsätzlich nur in der Opferkategorie gesehen hat. Und wenn man das mal ernst nimmt, dann kann man auch die Kolonialkriege doch eine andere Perspektive gewinnen. Und da Sie ja den Aspekt des Militärgeschichtlichen angesprochen haben, wäre es mal wirklich interessant gewesen, die militärgeschichtlichen Aspekte etwa des Eremonama-Krieges und des Maji-Maji-Krieges herauszuarbeiten. Das hat ein Mann namens Walter Nussbaum gemacht, der auch alle Quellen dazu herangezogen hat, auch mal ausländische. Und dann kommt plötzlich ein ganz anderes Bild dabei heraus. Allein in Ostafrika, diese Truppe Celeschi, die da total vernichtet worden ist von den EE. 7 Jahre haben die Deutschen gegen die EE gekämpft und haben sie also auch in dem Sinne nicht besiegen können. Eine Folge war, dass die EE nicht am Maji-Maji Aufstand teilgenommen haben. Und wenn sie den Guerrero-Nara-Krieg nehmen, nur mal die Schlacht am Waterberg exakt militärgeschichtlich untersuchen, dann war das eine vernichtende Niederlage der Deutschen. Die Herero haben mit zum Teil besten Gewehren ausgerüstet, die zwar schon in einer modernen Uniform kämpfenden Deutschen, also mit Feldgrau, aber immerhin die Offiziere hatten irgendwelche blinkenden Abzeichen und genau die haben sie rausgeschossen. Und die deutschen Offiziere haben einen Verlustquote von über 50% gehabt. Der große Generalstab, der war so dermaßen in die Kritik geraten, aufgrund dieser Schlacht, dass sie das ganze Generalstabswerk einfach durch solche Sätze wie und die Omae vernichtete, was deutsche Waffenkraft begonnen hatten, eine Niederlage verdecken wollen. Deshalb würde ich auch so einen Satz wie das Herero-Volk sehr wörtlich gesagt wurde ausgelöscht. Erstmal gibt es das Herero-Volk noch und schon da ist das historisch verkehrt, aber das, was dann an großen Verlusten der Herero in der Zeit wirklich vorgekommen ist. Geht zurück auf die schlechte Behandlung in den Lagern, auf die Verbannung auf die Haifischinsel, auf die Politik der verbrannten Erde, wo es keine Nahrung gab und so weiter und so weiter. Und selbst diese Zahlen sind ja alle etwas problematisch. Das wollte ich also nur darauf oder da ergänzen. Wenn Sie zum Beispiel den von Trotha zitieren, dann könnte man auch den späteren General von Deining mal zitieren, der in der Weimarer Republik ja Pazifist geworden ist und der gesagt hat, die Truppe hat so gekämpft, wie es von einer Truppe zu erwarten ist. Wir haben keine Grausamkeiten begangen und ich kann das für die kämpfende Truppe sagen. Dann ist das nämlich der militärgeschichtliche Aspekt. Ich meine nur als Ergänzung auf diese Seite. Und schließlich, das ist etwas anderes dann, Little Vorbeck hat immerhin im Ersten Weltkrieg gemischte Kampfverbände aufgestellt und etwas, da würde ich, weiß ich jetzt nicht so genau Bescheid, aber in der deutschen Schutzgruppe in Ostafrika hat es schwarze Offiziere gegeben, was in der Regel niemand weiß, aber immerhin hat es die gegeben, wenn die dann auch langsam dezimiert worden wären. Die sind dann also ab 1912 hat man, glaube ich, keine mehr ernannt, aber immerhin am Anfang gab es. Was das Letzte dann betrifft mit den schwarzen Hilfsgruppen, soweit ich weiß, ist sicherlich der rassistische Standpunkt mit im Spiel, dass man gesagt hat, das können wir nicht zutrauen. Aber das haben sie ja inzwischen besser erfahren, dass die Schwarzen sehr wohl zu kämpfen wussten. Ich denke, es sind politische und strategische Gründe. Die Deutschen haben immer geglaubt, in den Kolonien gibt es keinen Krieg, da gilt die Kongo-Akte und da, das haben sie auch in Versailles immer wieder betont, ihr Engländer, ihr Franzosen, die haben uns verraten. Wir haben ja ausgemacht, wir wollen nicht gegeneinander kämpfen, sondern das wirklich alles lösen, im Zuge der Kolonialkonvenienz. Und darauf hat man eigentlich darauf verzichtet, Kolonialtruppen aufzustellen. Man hat sie auch für europäische Verhältnisse für die Kämpfe angewendet. Das war also die Idee. Credo che sia necessario di fare almeno in una poca piccolo riassunto. Come qualunque militare, e qui non, secondo poi prendendo spunto da questo Forbeck, questo Kinder dice che in effetti dalle fonti che lui conosce, ma da questo ci sono state le truppe, questa Schutzgruppe che c'erano diciamo, che soltanto erano pochi, poi nel 1912 non furono più reclutati, esistevano alcuni diciamo colore nelle truppe coloniali tedesche. E secondo lui la non utilizzazione Deutsch. Deutsch. Deutsch. Jetzt haben wir noch drei Reden, aber vielleicht sollten wir sehen, dass wir möglichst kurz Fragen stellen können, damit wir noch Zeit haben für den zweiten Vortrag. Herr Blei ist der Nächste. Ja, wenn ich mir beide auch das einigen, dass schon mal gesagt hat, die Analyse des Ero-Krieges mindestens von der Afrikaner, aber auch wesentlich von den politischen und militärpolitischen Aspekten der deutschen Seite so daneben, dass man das nicht richtig nicht so. Wichtig scheint mir ja, wenn man Militär und Kolonialismus behandelt, mindestens für die erste Phase, überhaupt sehen, dass ja Militär sich werden. Sämtliche Institutionen, die es gibt, am Ende dieser Zeit sind ja Soldaten. Und mit dieser Doppelfunktion einer militarisierten, das hängt mit dem Regierungskonzept zusammen, militarisierten Kolonialpolitik, entwickelt sich auch deren Verhältnis zu ihrer militärischen Aufgabe. Nehmen wir jemanden wie Goldbein, der ja den Auftrag hatte vom Kanzler, einen missglückten Guerilla zu beenden. Und der mitgeteilt bekam, im Reichsbudget ist für ein Kolonialpolitik ein Pfennig da. Und führe bitte den Gefängnisse so, dass sich das vermeiden lässt. Es war für mich, dass die Bündniskonstellation und so weiter, die geschaffenen Verhandlungsgruppen eingebaut. Und die ganzen Schutztruppen und Offiziere haben sich ähnlich als kleine Landräte und Könige im eigenen Land verhalten. Und dann gibt es die Komponente, wo man mit einer terroristischen Strafaktion ausweitet, Grenzfragen reguliert, seine Herrschaft ausweitet, ob man das in einem diplomatischen, verwaltungstechnischen Spiel mehr macht. Und da kommen dann die verschiedenen Kapitelzüge oder auch die Konstellationen. Und so wäre so, dass ich was hier ist, das Verhältnis von Militär und Politik in der Kolonialverwaltung eigentlich eine ganz wichtige Phase ist und das Militär scheitert im Wesentlichen mit dieser Aufgabe, die noch nicht erfolgt anscheinend, aber es wird so wahrgenommen, auch in Ostafrika und dann kommen die Zivilleute. dann kommt eben ein Rechtwerter aus Afrika und hat und analysiert einen gerechten Bauernkrieg und führt damit seine Politik. Und dass der Krieg dann militärisch in dem Sinne geführt wird, wie man die Meister von der Erde ist. Ist klar. Und innerhalb des Herero-Krieges sind ja die Auseinandersetzungen, wenn da nicht diese außerordentlich starke, arrogante Figur von Jonah gewesen wäre, tatsächlich mit einem rassistischen Vokabular und das Wort Behandlung für die Kriegsgefangenenlager ist eben da schon im Gebrauch und nicht nur in den SS und sonstigen Lagern. Es ist ja eine geplante Tötungsquote, es ist eine Tötungsquote, die durch geplante Vernachlässigung und den Aspekt der Behandlung mit dem Ziel der Vernichtung, insbesondere der Namen, nicht der Bewährung in den Lagern, obwohl die Rede von der Straße sterben. Da kommt ein kolonialkulturelles Kalkül rein. Die alten Schutzturmoffiziere der 90er Jahre in der Regierung, die sind interessiert an Aufrechterhaltung der Arbeitskraft zusammen mit den Farmern. Das ist vollkommen selbstverständlich gesagt, wir können nicht die Arbeitskraft in die Farmwirtschaft betreiben wollen, vernichten und versuchen sich sozusagen gegen eine Droh dadurch zu setzen, was aufgrund dessen Position und so weiter dann eben misslingt. Dann möchte ich als letztes den Gedanken von Herrn Brunner sehr unterstreichen, dass die ganzen deutschen Militärquellen, wenn man nicht unter die Tagebücher einfach über Daten und so weiter hineingeht, von Allmachtsfantasien und Verdeckung dieses unglaublichen Elends, des Verdurstens, des Krankwerdens, der totalen Seuchung von 25-30% des Syphilis und was alles dazu gehört, der Ohnmacht im Busch, der Angst, als Leiche entgleicht zu werden, erstickt zu werden und so weiter. Unglaublich angstvolles Unternehmen und Gefühl des Scheiterns für viele Soldaten gewesen ist. Und das ist dann bitte mit diesen Einmalungsgeschichten zu machen. Und die Medizinal, ich habe die Militärärzte befragt, und jetzt von einem Bild von Tieren, die Hände und Arten unterschätzen. Ja. Vogliamo forse fare tutti insieme? Sì, sì, sì, sì, ma forse sarebbe necessario. Sì. Grazie. Sono adesso due interventi, il dottor Podestà e il dottor Russo, forse prima il dottor Russo per voi. No, Podestà, sì, sì. Volevo continuare la relazione del dottor Fabio, chiedendo qualche precisazione sull'entità delle spese militari italiane per l'occupazione delle campagne d'Africa. Nel 1912, in una relazione redatta da neocostituito ministro delle colonie, era stata fornita una cifra approssimativa fra il 1882 e il 1912 di poco più di 370 milioni, 373 milioni. Paradossalmente, tuttavia, la campagna di Arma aveva contribuito in misura poco rilevante a questa cifra. Mi spiego meglio. Fra il 1889 e il 1893 l'Italia è scossa da una gravissima crisi finanziaria che porterà al riordino del sistema bancario e anche del sistema degli istituti di emissione. A partire dal 1893 il neocostituito governo Crispi, del quale Sonnino assume il dicastero del tesoro e delle finanze inizialmente e poi quello del tesoro, inizierà una drastica politica di tagli alla spesa pubblica che, oltre a toccare per esempio gli investimenti ferroviari che negli anni 80 avevano costituito in misura rilevante la spesa pubblica italiana, toccherà e inciderà in qualche modo abbastanza, in maniera abbastanza rilevante anche sulle spese militari dell'esercito. Per acqua addirittura il governo prevede uno stanziamento 95-96 di soli 20 milioni. Questo perché Crispi, che avrebbe voluto uno stanziamento maggiore, fu posto in minoranza nella riunione del Consiglio dei Ministri che si tenne in quell'occasione da Sonnino e da Saracco, che costituirono un fronte con altri ministri, per esempio Boselli, ministro delle Finanze, per cui gli fu accordata un'entità massima di 20 milioni per la preparazione della campagna. Addirittura fu redatto al termine del Consiglio dei Ministri, personalmente da Sorgino, un telegramma alla fine che diceva: il governo non intende fare politica di espansione, né fare spedizioni militari in Abissinia. Intende chiedere al Parlamento solo i mezzi occorrenti per la difesa della colonia respingendo il nemico. Fra l'altro. Scusi, Podestà, può quantificare in valore attuale quello che potevano essere i 20 milioni di allora? Per avere un'idea oggi di quello che è la... Scusi, sa, se ci riesce. Non glielo faccio professore perché non ho imparato. Ah, vabbè, scusi, va bene. Sarebbe un po' difficile perché... No, non sapeva cos'era 2000 lire una di allora, no, non lo so. Grosso modo sì. Ecco, appunto. Per quanto bisognerebbe quantificarla anche in potere d'acquisto. Sì, ecco, ma credo che siano sui 40 miliardi. Sì. È una miseria, in effetti. Preferiscono sì. Farla per... Sì, certo, scusi, sa. E in effetti le spese occorrenti al governo coloniale furono fatte molto in fretta su richieste telegrafiche di Barattieri. Fra novembre, dicembre e gennaio c'è una notevole incetta di talleri di Maria Teresa da parte del Ministero degli Esteri e del governo coloniale per pagare gli alloamenti delle truppe indigene. I talleri, per inciso, il tavolo di Maria Teresa era la moneta più corrente nell'area dell'Africa orientale. Era una vecchia moneta settecentesca, la zecca di Vienna, che aveva i diritti, li aveva ceduti a una zecca privata di Trieste. Per cui, quando il governo coloniale e il governo italiano avevano bisogno di pagare le truppe indigene oppure le forniture militari in quest'area, dovevano provvedersi in tale di Maria Teresa a questa società triestina, la quale, tra l'altro, in questo momento ha approfitta dell'occasione per alzare i suoi prezzi. E quindi paradossalmente la cifra più grossa fu stanziata dopo Alba. Nella primavera del 1896 il nuovo governo di Rudinini fece approvare dal Parlamento lo stanziamento di ben 140 milioni di lire per l'eventuale difesa della colonia. Erano ripartiti questi 140 milioni su due anni. Per il 95-96 erano 94,5 l'esercito e 2 la marina, per l'anno successivo 41,5 all'esercito durante la vita. Quindi i 140 milioni sono arrivati a 3 mesi di distanza dalla Repubblica di Alza. Non solo. Questo denaro, Ferdinando Martini, un anno dopo, quando si verrà il problema della colonia, date l'espressione, maledirà gli spenti dell'esercito militare. Per esempio, nel 98 c'erano nei depositi militari di Massato 30.000 litri di marsala acquistati dalla ditta Florio in previsione di un flusso, di un massiccio afflusso di truppe italiane per l'eventuale difesa e un ulteriore campagna. Chi ha bevuto 30.000 litri di marsala? A Keren fu costituito un imponente forte per la difesa della terza forte. Si scoprì, i tecnici scoprirono dopo un paio d'anni che era stata completamente sbagliata la posizione perché non offriva un campo di tiro agli eventuali occupanti del corpo. Quindi paradossalmente altro aveva un momento di caro della spesa militare italiana e il grosso verrà fatto successivamente quando tornare il direttore non occorrerà. Grazie. Ich bin nicht ganz in der Lage, das jetzt ganz wiederzugeben, weil ich die vielen Zahlen nicht so schnell mitbekommen habe. Das Argument ist hauptsächlich, dass also man bei dieser militärischen Kriegführung natürlich auch die Finanzierung jeweils beachten muss und insofern auch den Konjunkturverlauf in der italienischen Wirtschaft. Adua ist unter anderem darauf zurückzuführen, wie er sagte, dass eigentlich kein Geld da war, obwohl damals noch eine gute Konjunktur war und erst in letzter Minute durch das Parlament gepeitscht wurde, auf Anforderung von Baratieri, dem Oberbefehlshaber, dass noch 20 Millionen Lire genehmigt wurden, in einem relativ späten Moment, während dann in der Zeit vor dem Libyenkrieg, in der eigentlich die große Wirtschaftskrise von 1903 stattfand, und die dazu auch führt zu einem Sparkurs der Regierung mit öffentlichen Investitionen geführt hat, im Prinzip doch für die Militärausgaben relativ früh sehr viel oder relativ viel Geld bereitgestellt wurde. 140 Millionen schon 1906, wenn ich die Zahl jetzt richtig behalten habe, und 1908 waren es noch einmal mehr. Also wenn man hier sieht, so eine relativ langfristige Vorbereitung, auch von der finanziellen Basis der militärischen Intervention her. Ja, Dottor Lustosi. Sì. Volevo chiedere, quando parla della proporzione tra le truppe italiane impegnate nell'Africa colonia italiana e le truppe tedesche, volevo sapere qual era in questa proporzione l'impatto dell'equipaggiamento tecnologico militare e quindi qual era il ruolo, la funzione storica dell'elemento tecnologico nel fenomeno colonialista italiano e tedesco, perché se il colonialismo costringe l'Africa a affrontare la modernità, la prima manifestazione di questa modernità del fenomeno colonialismo puro, quindi di conquista, sono le armi, no? del paese colonizzato. E infine, qual è il ruolo dell'industria militare nel fenomeno colonialista e anche il ruolo dell'innovazione tecnologica sulla spinta del colonialismo? Forse questa domanda, non so se il gruppo di Stato ha visto un po' questa cosa, perché penso che poi per l'Italia sarebbe interessante vedere quali sono allora i gruppi di interesse, quali sono gli interessi politici e quali quantificare in qualche modo. Herr Russo fragt nach der technischen Ausstattung, der militärischen Ausstattung, der Bewaffnung der Kolonialtruppen im Vergleich Deutschland und Italien. Erstens, ob da Unterschiede gab, was ja auch im Hinblick auf die militärischen Erfolge natürlich wichtig ist. Und zweitens fragt er nach dem Einfluss oder dem Interesse der Rüstungsindustrie, ob und inwieweit sie durch die Bewaffnung oder der Kolonialtruppen stimuliert worden sind, ob es hier gewissermaßen so etwas wie eine gegenseitige Abhängigkeit, also ich will nicht gerade sagen, einen militärischen, industriellen, militärischen Komplex gegeben habe. Das hat er nicht gesagt, das sage ich jetzt. Ja, ich glaube, Sie also können jetzt antworten. Also jetzt ist einiges aufgelaufen. Zuerst die Frage von Herrn Gründer. Ich habe ja, glaube ich, doch klar ausgedrückt, dass das Herero-Volk nicht komplett ausgelöscht worden ist. Ich habe da entsprechende Zitate gebracht, die aber doch aber, glaube ich, klargestellt, dass die Hereros nicht komplett vernichtet worden sind. Dann, was die Geschichte mit dem Waterberg angeht, das geht ja kreuz und quer durcheinander, ob man das jetzt als Sieg oder als katastrophale Niederlage wertet. Man kann auf jeden Fall sagen, dass der Krieg dadurch entschieden worden ist, durch den Waterberg und den anschließenden Abzug der Hereros. Insofern von einer katastrophalen Niederlage zu sprechen, weil die Hereros es geschafft haben, die deutsche Umklammerung zu durchbrechen, erscheint mir eine fragwürdige Argumentation. Dann die Geschichte mit den Erinnerungen der deutschen Kolonialsoldaten. Ach so, das ist jetzt schon das Nächste. Kommen wir noch zu dem Problem der farbigen Offiziere. Das ist richtig. Also mir ist es bekannt aus der Frühzeit der Schutztruppe in Ostafrika, dass es dort farbige Offiziere gegeben hat. Die waren mit ägyptischen Rangabzeichen ausgerüstet. Das stimmt, das ist aber eine Sondererscheinung, die man durchaus nicht als repräsentativ werten kann, aber immerhin als Detail interessant. Das deckt sich ja, komme ich direkt zu dem... Bitte was? Ja, in Ostafrika. Kommen wir jetzt zu der Frage von Herrn Blei. Das war das Verhältnis von Militär und Politik in den Kolonien. Das deckt sich ja mit den Einwänden von Herrn Mommsen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Das ist richtig. Ich habe diese Dinge, die ein sehr detailliertes Eingehen auf die Vorgänge vor Ort erfordert hätten, nicht in dieser Ausführlichkeit erwähnen können, wie Sie es vielleicht verdient hätten. Was Sie gesagt haben zu dem angstvollen Gefühl des Scheiterns bei den deutschen Kolonialtruppen, das deckt sich auch mit meinen eigenen Quellenstudien. Das habe ich in allen Quellen auch gefunden, wie sehr sich die Leute dann doch überfordert gefühlt haben durch ihre Aufgabe, dass da also diese gesundheitlichen Argumente eine wesentliche Rolle spielten, dass also auch, wenn man sich die Verlustzahlen ansieht, mehr Leute durch Krankheiten und Überforderung gestorben sind, als tatsächlich durch den Gegner, durch den Feind. Insofern kann ich Ihnen in diesem Punkt nur recht geben. Dann Herr Podesta mit den Ausgaben. Der Libyen-Krieg langfristig vorbereitet worden ist, auch finanziell, ist eigentlich keine Überraschung. Das deckt sich ja auch mit den diplomatischen langfristigen Vorbereitungen. Und insofern kann man nur sagen, dass es gut koordiniert worden ist und dass Baratieri kurz vor Adwar mehrfach Nachforderungen gestellt, das ist auch richtig, aber das ist ja auch erklärlich durch die militärische Lage, die entstanden war, nämlich ganz einfach auch durch die Niederlagen Ende 1895 und die gewaltigen Probleme, die sich vor allen Dingen mittelfristig der italienischen, den militärischen Operationen entgegenstellten, dadurch, dass die Äthiopier ja nun, also Menelik mit dem Heer ganz Äthiopiens Richtung Massawa marschierte, dass da etwas gemacht werden musste, war ganz klar. Und die Nachforderungen, die waren auch die militärischen Nachforderungen, es kamen ja sogar noch Verstärkungen. Baratieri war ja praktisch schon abgelöst, die italienische Hälfte des Saales weiß das. Baldissera war ja schon mit großen Verstärkungen unterwegs. Insofern war die Schlacht doppelt schwachsinnig, als man durch Zuwarten, zumal Menelik unter Versorgungsschwierigkeiten litt, sehr viel hätte gewinnen können. Kommen wir zur letzten Frage, nämlich von Herrn Russo über das Elemento Technologico in den Kolonialkriegen zwischen deutschen und italienischen Truppen bestand insofern ein Unterschied, als die deutschen Kolonialtruppen relativ aufwendig ausgerüstet wurden. Das bezieht sich nicht auf die Ausstattung der Schutztruppen, die war in vielen Fällen zweitklassig, vor allen Dingen was die Artillerie angeht. Allerdings, wenn es dann tatsächlich hart auf hart kommt, wurden sie hinreichend ausgestattet, während man bei den italienischen Truppen zumindest im Abessinienkrieg Ausstattungsmängel sieht, die auch durchaus besorgniserregend waren. Ein Beispiel: in dem schwierigen abessinischen Gelände hatten die italienischen Truppen unzureichendes Schuhwerk. Ich meine, das ist jetzt keine große technologische Frage, aber trotzdem wichtig, weil nämlich das unzureichende Schuhwerk, obwohl anderes bestellt war, dazu geführt hat, dass die italienischen Truppen auf dem Marsch nach Adua keine Marschleistung bringen konnten, zumindest nicht so wie die indigene Brigade, und das führte dann zu der verhängnisvollen Zersplitterung der Marschkolonnen. Den Einfluss der Rüstungsindustrie, also in Deutschland gab es viele Leute, die an den Kolonialkriegen gut verdient haben, und zwar mit sowohl militärischen Gütern als auch anderen Gütern des Versorgungsbedarfs für die Kolonialarmeen. Das hat auch zu großen Skandalen im Reichstag geführt, als bekannt wurde, wie groß die Spannen waren. Im italienischen Fall wird es ähnlich gewesen sein, da könnte man ja vielleicht noch mal Herrn Podestà nach genauen Zahlen fragen. Vielleicht können Sie die beiden schneller übersetzen, die beiden italienischen Antworten. Allora, le risposte italiane. La domanda di signor Podestà. Le cifre che sono... I soldi che sono stati preparati per la guerra di Libia, anche da lunga distanza, corrispondono ai preparativi diplomatici per l'intervento in Libia. Per quel motivo non è una sorpresa che naturalmente si fa, si prende i soldi per preparare quell'operazione che diplomaticamente è stata preparata già da tanti anni. E quella cosa con Adua, nel momento in cui la battaglia di Adua fu fatta, già molti mesi prima la situazione militare dell'Italia era molto critica a causa del fatto che l'esercito di Menelik avanzava verso Massava e si doveva fare qualcosa contro la superiorità notevole dell'esercito abissino. E per quel motivo è anche spiegabile che Barattieri ha chiesto dei soldi, e anche che in Italia l'hanno preparato altre truppe che sono stati portati anche nella colonia per rafforzare l'esercito italiano. È una cosa molto nota che nel momento della battaglia di Adua Baldissera con le truppe del rinforzo erano già sulla via in Eritrea. Ja, vielen Dank nochmal ganz besonders an Herrn Afflerbach, dass er die vielen Fragen beantwortet hat und denen ja auch viele grundsätzliche Fragen zum Zuge gekommen sind. Ich denke, dass wir jetzt eine Pause machen. Ach so, Moment, da fehlt ja noch Herr Russo, genau, ja, ja.